Das gilt es zu verhindern. Wenn daher eine der von der Zentralbank genährten Blasen zu platzen droht, so wird so lange mehr Geld in die Märkte gepumpt, bis die Gefahr fürs Erste gebannt ist. Die Blase wird auf dem Weg natürlich nicht kleiner, sondern größer. Mit anderen Worten, der Brand wird mit Benzin gelöscht. So ist es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Erschütterung die Finanzmärkte heimsucht und die nächste Rettungsaktion notwendig wird. Diese wird natürlich mehr gedrucktes Geld erfordern als die letzte, weil die Blase weiter aufgepumpt wurde und so mehr auf dem Spiel steht. Auch die Finanzkrise von 2007 hatte ihre Vorläuferbeben, die auf diese Weise geldpolitisch behandelt wurden. Die Krise um den Hedgefonds Long-Term Capital Management, LTCM, in den 90er Jahren, die Dotcom-Blase der Jahrtausendwende, die Erschütterungen durch die Anschläge vom 11. September 2001. Aber auch davor schon folgte die Reaktion der Herren des Geldes dem immer gleichen Muster. Blasen werden aufgeblasen, aber die Teilnehmer an dem sich dann unvermeidlich entstehenden Supercasino können sich auf ihre Freunde in den Top-Etagen der Fed und der EZB wie auch der Bank of Japan absolut verlassen. Deshalb hat die unverlierbare Wette, die sie auf die Rettung jedes Mal abschließen, an der Wall Street sogar einen Namen. Man nennt sie dort gemeinhin Greenspan Put. Der auf diesem Mist krebsartig wuchernde sogenannte Casino-Kapitalismus hat mit Kapitalismus oder Marktwirtschaft rein gar nichts zu tun. In der Marktwirtschaft wird man nicht für das Versagen belohnt, sondern man wird durch die Pleite aussortiert. Ein System Marktwirtschaft zu nennen, bei dem das nicht der Fall ist, weil der Staat in Gestalt der Zentralbank den Markt aushebelt, ist eine Lüge. Sie bleibt auch eine Lüge, egal wie oft sie von der Politik wiederholt wird. Die Krise von 2007 war eine Blase, die geplatzt ist, weil die Zentralbanken nicht realisiert haben, wie groß sie schon geworden war. Sie waren zu Gefangenen ihrer eigenen Hybris geworden. Reagiert, und zwar wie gewohnt falsch reagiert, haben sie dann, als es schon geknallt hatte. Anstatt den Marktkräften endlich eine Bereinigung des von den Zentralbanken angerichteten Flurschadens zu überlassen, haben sie ihn wieder mit gewaltigen Mengen an frisch gedrucktem Geld übertüncht. Sie haben die nächste große, noch gewaltigere Blase geschaffen, die größte in der Geschichte der Menschheit. Sie umfasst jetzt alle wesentlichen Assetklassen auf dem Planeten. Sie ist die thermonukleare Massenvernichtungswaffe des Wohlstands auf der Welt. Wenn sie außer Kontrolle gerät und außer Kontrolle geraten wird sie, dann ist das Fiat-Geldsystem am Ende. Und weil sich das alles so verhält, kann man nicht behaupten, die Krise von 2007 sei die Schuld des Marktes gewesen. Der Markt hat uns nicht in diese Katastrophe geführt, sondern der Staat. Man hat dem Markt nur nicht gestattet, sie zu verhindern. Legende Nummer 17. Der Markt erzeugt Boom und Krise. Dieses Auf und Ab muss der Staat durch Nachfragesteuerung korrigieren. Wie wir bereits beim Abschnitt über die Krise von 2007 gesehen haben, ist es nicht der Markt, der Boom und Krise erzeugt, sondern es sind die Verwerfungen, die durch schlechtes staatliches Geld erzeugt werden. Dennoch müssen wir uns weitgehend mit diesem Scheinargument auseinandersetzen, denn auch ohne die Sünden der Geldpolitik gibt es Zyklen. Phasen der Schrumpfung und Phasen des Wachstums in einer funktionierenden freien Marktwirtschaft. Es ist aber richtig, dass diese nicht annähernd so heftig und krisenhaft verlaufen wie die von der Geldpolitik ausgelösten monetären Deflationskrisen.